Mein Name ist Heinz Reich und ich greife jetzt ins Archiv und hol was raus, was vor ungefähr 3 Monaten hier gelaufen ist. Labum Deluxe Rewind. FM 4. Labum Deluxe. Hallihallo und herzlich willkommen bei FM4 Labum Deluxe mit Kammer und Crooked. Servus. Im neuen Jahr 2026, Prosit Neujahr, und wir feiern den Auftakt nicht alleine. Wir haben eine fette Studioparty heute. Liebe Gäste, lasst von euch hören. Ja, und so starten wir mit brandneuer Musik. Wir reden später weiter. this is Wilkinson and you're listening to Cameron Crooked on FM4. Ja, das ist eine brandneue Nummer, man kann es ja kaum glauben, die da im Hintergrund rennt. Das klingt so, als hätte da rein ja ein bisschen Crate Digging betrieben. Naja, es ist quasi wieder mal so ein Full Circle Moment, wo man sagt, der Original Melodie kommt ja vom Inside the Rider Disruptor und jetzt kommen quasi der TC und Original Sin, die damals quasi die Vorreiter vom Jump Up waren, vom heutigen eigentlich. Ja. Was für Jahre waren denn das? Ich würde mal sagen 2008 oder so. 2005 bis 2009, würde ich sagen, ja. Und die haben jetzt den Sound, die nehmen einfach dieselben Drums, haben es nochmal neu gemastert sozusagen, dieselben Basslines und ja, fahren damit wieder eine und holen die Kids euch wieder damit ab. Und ich finde es irgendwie geil, weil das sind halt echt OGs aus der Szene. Das stimmt und der Jump Up damals, der hat ein bisschen mehr Melodie gehabt und vor allem die Hooks, ja, der Clips und Original Sin, beziehungsweise Cheat-Up, Taxman, also das kommt jetzt wieder die Tour. Ja, sie kommen nämlich, sie trauen sich wieder alle aus, sie machen nämlich auch wieder geil Social Media und so weiter. Das ist echt witzig. Was haben wir davor noch gehabt? Sag einmal auch. Davor haben wir gehabt, also fahren wir ganz am Anfang an, würde ja, also ich sagen. Noch, also vor dem Track war Magnetic, der Bloom Edit, der Bloom Remix. Genau, es von Original ein, ja, Sigma. Und da kommt der ganze Remix-EP aus. Ja. Aha. Ja, so 6 Tunes. Okay, dann gehen wir chronologisch rückwärts. Ja. Watchin, das ist Polar and Bryson. Ja, und da kommt nämlich raus jetzt sowas wie ein Dub-Pack. Ich glaube USB oder irgend sowas. Sie haben irgendwie so, sie hauen halt was raus, alles, was irgendwie nicht aufs Album geschafft hat, haben sie jetzt ausgehauen an Dubpack und da hören wir noch einige Tunes, weil was für sie nicht gut genug fürs Album war, ist für uns hier jetzt noch immer pures Gold, weil es ist noch nicht draußen und wir schauen hier, dass wir in der Show einfach Sachen spüren, die was man vielleicht noch nicht auf Spotify hören kann, sondern die was nur hier gibt und ja, Polar and Bryson sowieso, ja, top Dudes. Davor hat es gegeben Raya mit Crystal Clear gemeinsam, das ist Overlook und Crystal Clear, vielleicht haben einige, die neu im Drum and Bass sind, da muss man eigentlich gar nicht neu im Drum and Bass sein, ja, vielleicht auch schon 10 Jahre dabei sind, noch nie was von Crystal Clear gehört. Wir schon, lustigerweise, das ist auch so einer, der ist plötzlich wieder retour, ich glaube seit 2 oder 3 Jahren, der hat damals viele Tracks mit Xample gemacht. Ja, stimmt. Und Xample war damals Xample und Lomax, dann war es Loadstar und das wissen eigentlich die wenigsten, denn Xample, der hat nicht zum Musikmachen aufgehört, sondern der ist als Eli Brown unterwegs, ja, im Haus, sogar extrem gut unterwegs. Und der Crystal Clear ist dann einfach irgendwie verschwunden, hat damals mit dem Netzkei Kollaborationen gemacht um 2009, 2010 herum, aber er meldet sich zurück und ich würde sagen fast besser denn je. Also ja, der Tune, der kann sich echt sehen lassen. Und angefangen haben wir mit der neuen Wilkinson-Single, mit der Eternity featuring Mugletta auf Sleepless Music, seinem eigenen Label und ich glaube, die kommt wahrscheinlich die nächsten Wochen aus und schon wieder eine solide Nummer, muss man sagen. Gibt es überhaupt nichts. Das stimmt. Übrigens, was wir vorhin vergessen haben zu sagen, natürlich sind wir erst einmal nicht alleine im Studio, sondern es ist Studioparty heute bei FM4 La Boom Deluxe und wir haben auch einen Gast und ich muss sagen, ja, auf den freue ich mich schon sehr. Absolut, ein OG der Wiener Szene, also fast schon, ja, ein Urvater. Der DK, der hat vor uns diese FM4-Show La Boom Deluxe gemacht. Er hat dann irgendwann mal gesagt, wisst ihr was, Kinnings, schaut mal, habt ihr was. Und wir haben gesagt, naja, das passt, das schaffen wir, glaube ich, auch. Und jetzt machen wir diese Show seit 10, länger. 11, 12, 13. Nein, ich glaube 2012 waren die ersten. Ja, 13 Jahre und davor war der DK, der diese Show gehostet hat. Auch und wir über waren viele Jahre hinweg. Die noch daheim quasi fast auf dem Tape-Deck manche dieser Shows mitgeschnitten haben, um die neuesten Tunes zu haben. Richtig. Na, ich freue mich schon. Auch, was es natürlich wieder gibt, wie immer, ist ein Guest-Mix und dieses Mal von Bellic. Das ist ein, ja, Newcomer aus den Staaten und wir haben uns ziemlich auf den abgesehen. Der macht einen wirklich coolen Sound, einen freshen Sound. Ich würde sagen, das ist die neue Schule mit, ja, Bunjin, Caracal Project, Imano und Co. Und da kommen immer wieder neue und die Mixes sind tight und wir denken uns, Havara. Ja. Geil. Richtig cool, da passiert was. Jungs, die auf alle Fälle auch zur neuen Schule gehören, aber viel aus der alten Schule gelernt haben. Das sind ja mittlerweile auch Household Names. Das ist Synergy und das ist die brandneue Nummer Pullin. Das auch ist die Flipside, ja, von der Collab mit dem Christoph, dem Rage Mode. Genau, und wir werden jetzt eher ein paar Banger ausschauen, weil es ist eine Studio-Party und ja, jetzt wird es einmal geprüft, ob ihr wirklich ein Drum-Bass-Head seid. We'll be right back. foundation. Bring the earthquake sound, groundbreaking. Yeah. Drum perforate sound waving. From the boat, I'm on plane sailing. A voice in my head told me that this game is there for the taking. You'll be paid your reparations, but be patient. Times are gone, shall we create it? The peak will be reached as if you was never leased. Should the legacy faded? Listen, I got a point to prove, a vision. Sorry, I didn't mean to spoil the mood. A message used to mean something, now it's not getting through. Have we lost the mental capacity? Maybe that's rude. I play your part, spill my heart, rip the rubric apart. Help my nerve through a dart into the bullseye. Many times I ain't sold out. I'm here holding my corner, but is that living a fool's life? To be honest, I don't really give a F or a Jimi Hendrix. I used to live a search, my comfort in the wilderness, like I've done a bumper cat. Now we're gone. It's time to step back. Step back. Move step back. Now move both of us. A song where you can dance to. It's very nice. FM4, La Boom Deluxe. Yeah, it's a very nice song to dance to. Und ich glaube, das ist auch der Purpose von dem Track, oder? Absolute Kante. Das ist eine Kante. Und es ist Higher von Payman. Und Payman ist einer von den Teddy Killers. Auch das erste Mal, glaube ich, dass ich also quasi von dem Alias gehört habe. Aber da ist ein EP rausgekommen. Und ja, das ist auf jeden Fall, ich glaube, das ist der Titel-Tune und der, ja, er bangt. Cooler Track auf alle Fälle. Also ich habe von dem vorher auch noch nie gehört. Also wahrscheinlich kennen wir den Typen sogar. Es sind wahrscheinlich. Teddy Killers sind nur drei, oder sonst zwei? Drei, oder? Drei. Es sind immer drei. Ja, sie sagt, da ist ein Profi hinten, drei. Drei. Wir sind hier, Studio-Party, macht zum Lärm für euch selber. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Also quasi, wir haben hier einen Haufen Soufflösen. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann sagt uns irgendwer, was der nächste Satz ist. Also macht euch keine Sorgen, wir kommen da durch. Genau. Was hat es davor gegeben, Reini? So, Pirapas and Signum, What You Got For Me. Also quasi die Pirapas Boys, die sind aus Neuseeland und starten auch mit Heavy Dancefloor Drum Bass durch. Und ja, man muss sagen, jede Nummer ist ein Banger. Leider, wenn man es immer sagen ist. Absolut. Das macht mir schon ein bisschen Angst. Ich habe eine kleine Anekdote dazu. Und zwar, wir waren vor, wie lange ist das jetzt her? Drei Jahren, glaube ich. Das war unsere erste Tour nach Covid. Oder, Reini? Gemeinsam mit Matthews. Ja, aber das ist schon wieder länger her. 2021? 4 Jahre wahrscheinlich, ja. 4 Jahre. Ist auch schon wieder, weißt du. Und da haben sie ein paar junge Bärschen vorgestellt. Und sie haben erzählt, ja, nein, sie machen auch Musik, sie sind Pirapas. Und der Reini hat sich nicht ganz erinnern können, wie die Kassen. Und hat gesagt, wer? Prolabs. Und Prolabs, schaut lieber nicht nach, was das ist, wenn ihr das nicht wisst. Aber naja, also sag mal so, die Geschichte ist, ich habe mir damals gedacht, eh lieb, und dann sind sie gekommen und fahren uns die Tunes um die Ohren. Es ist so. Wir machen echt fette Tunes und haben ein gutes Auftreten auf der Bühne, spielen echt geile Sets. Also super. Wir haben sie spielen sehen nach uns am Beats for Love Festival in Ostrava voriges Jahr. Ja, super, super geiles Set. Machen wir weiter. Noch davor High Contrast mit On Bass. Ja, absolute Legende. Und mit dem Tune auch wieder mal ein Volltreffer. Noch davor Musical Murder von Blade Runner. Also da weiß man, da sind so die Oldschool-Vibes dabei. Davor ein Matthew Stepback im Break Remix. Tell them. Genau, das ist der nächste Modus-Release, der kommt bald. Und der Remix ist long in the making. Wir haben den lang gespielt schon jetzt. Und endlich kommt endlich er raus. Kommt aus, damit nein, wir nicht endlich, brauchen. Genau. Jetzt, dass wir nicht spielen brauchen, nur ein Doublet weniger, was ja, exklusiv ist. Aber wir haben den Mix schon so lange gespielt, deswegen, du weißt das. Es ist schon. Ja. Davor hat es ihn gehen lassen. Genau. Davor hat es gegeben Vector Visionobi mit Modus Operandi und eben Synergy Pull-In. Und dann sind wir eh schon wieder am Anfang vom Radl. Da mal weiter Radl fahren, würde ich sagen. Da mal weiter Radl fahren. Schauen wir mal, was weitergeht. Ich glaube noch an von Polar and Bryson, von dieser Exclusive, von diesem USB-Stick. Ich weiß gar nicht, ob der je rauskommt zum Streamen auf Spotify, aber ich hoffe. Weil, naja, ich weiß, weißt du, heutzutage USB-Stick mach's exklusiv, dann kaufen lieber 500 Leute, die da 5 Euro geben für den Stick, als irgendwie 3 Millionen, die es hören, weil es gehört es selber, sagen die Leute teilweise. Höchstwahrscheinlich. Was eh traurig ist, aber ich würde es immer. Ja, aber wenn du nur gute Tunes hast, dann kannst du es da scheinbar aussuchen. Und Paul und Bryson haben echt viel gute Tunes. Muss man sagen. Und das ist auch wieder einer von denen. Eben deswegen, gerade auch für die Radioshow perfekt, weil es sind Vibes, sind tight und haben immer viel Soul. Today's a new day, I know I'll make it. No fear can hold me down. 365 days, I don't mingle. In and out, nimble. Crossfire like an icon or a symbol. From Brighton off to Bristol. Gun finger pistol. Lurking round the top, but spent years in the middle. Not a riddle. Spit, I don't dribble. Pre-save on the link and got the ticket off a skiddle. This a whole bigger picture. All I see is scribbles. 247, 365 days, no less. Clocking off to rest, yeah. Heard my tune on FIFA, now they're surfing round the net. I don't sweat, better in the flesh. Life is not like Insta, all these filters to perfect. I need heads, mic and decks. An assistant that will lift and we don't leave till we connect. I plant the seeds beneath the bed, yeah. 247, 365 days, no less. destiny. What you think of hating you? Fucked her. Wolf Haley robbing him. I'll crash that fucking airplane at that nigga Bob is in. And stab Bruno Mars in his goddamn esophagus. And won't stop until the cops come in. I'm an overachiever. So how about I start a team of leaders and pick up Stevie Wonder to be the wide receiver. Green paper, gold teeth, and pregnant gold retrievers. All I want. Fuck money, diamonds, and bitches don't need them. But where the fat ones at? I got something to feed them. It's some cooking books. The black kids never wanted to read them. Snap back, green chips, chia fucking leaves. It's been a couple months and Tina still ain't perma fucking weed. Pitchfork. Still suicidal I am. I'm Wolf. Tyler put this fucking knife in my hand. I'm Wolf. Face put that fucking hole in my head. And I'm Wolf. That was me who shoved the cock in your bitch. Fuck the fame and all the hype, G. I just wanna know if my father would ever like me. But I don't give a fuck, so he's probably just like me. A motherfucking goblin. Fuck everything, man. That's what my conscience said. Then the bunny hopped off my shoulder. Now my conscience dead. Not the only guidance that I had. This is London Electricity from Hospital Records, and you're listening to the mighty Camo and Cricket on FM4. Nasty. Deppert. Ja, bis deppert. Ist aber jetzt ordentlich eingefahren, muss man sagen. So, wenn man solche Tunes zu Hause hört, wie ihr vielleicht gerade, denkt man sich, aha. Aber wenn man quasi so einen Tune hört, hier FM4 Studio Party mit der ganzen Crowd, macht's mal Lärm für euch selber. Danke, dass ihr seid. Ja, Reload. Es fühlt sich nämlich wirklich so an, als wart man da, man würde einfach ein paar Homies, ein paar Tunes zeigen und das fühlt sich gut an, weil das macht man eh viel zu selten nowadays. Ja, genau. Und ich glaube, das war der Gedanke dabei. Und er funktioniert. Der Tune funktioniert? Ja, den sie im Studio gehabt haben, die zwei, DRS und Turno mit Grobby. Schon geil, ja. Davor hat es gegeben, das ist Tyler, the Creator, mit einem seiner ersten großen Hits, Yonkers, im Justin Hawks Remix. Ich muss sagen, ist echt ein fetter Tune. Ja, Jonkers im Original. Ja, also, mich holst mit dem Original schon ab und der Remix, der delivered. Davor hat es gegeben Malfunction von Fade Black. Auch ein Modus Dubplate. Kommt auch dieses Jahr raus. Dann ein kleinen Rework von uns. Das ist im Original Ill Skills, also DK und Rawful. DK kommt ja dann in Kürze als Studiogast vors Mikrofon. Den werden wir ein bisschen interviewen. Genau, und wir haben dem Ganzen quasi ein kleines Rework gegeben, dass wir den wieder auf die Dancefloors in 2026 irgendwie loslassen können. Genau, und inspiriert war ja dieses Rework vom Concord Dawn Remix. Ja, aber auf jeden Fall, es hat quasi auch schon extrem gute Tunes gegeben, wo wir alle noch nicht am Start waren. Mit muss der Trompetnummer Grießbaumgrenze. Und ich finde es schon wichtig, dass man sie einfach mal nicht nur das Neiche einhatzt, sondern auch ein bisschen schaut, was war davor so da. Genau. Komm, sag, was war, eben, apropos, was war davor da, was haben wir davor gespielt? Das weiß ich nicht. Aber, schau, steht da. Alles da. Utopia genau. Von Payman, das ist genau, wieder das der eine Haverer von Teddy Killers. Dann hat es gegeben Protocol von Poland Bryson. Yep. Und Face and Skylark mit Halt. Ja. Und abgeholt hat davor auch Monroe, Dusky, 24-7. Abgeholt. Ja. Und angefangen haben wir mit Can't Stop Me, was genau, auch Poland Bryson. Ja. Jetzt haben wir es noch nicht durch den USB-Stick. Nein, kommt schon noch. Ja, weil auch gut ist, weißt du? Ja, es ist ja gut, ja, sagt ja nichts. Weißt du, was ich meine? Mhm, passt schon. Gut, so, dann schauen wir mal, was gibt es denn da? Was gibt es denn da zum Spielen? Ja, das weiß ich nicht. Du bist der Playlist-Kurator. Wir haben viele Tunes hier drauf, ne? Da muss man mal durchrauen, mal schauen, was passt. Ich habe ja keine Sorge. Aber es ist noch ein Poland Bryson-Tune und deswegen bin ich gerade ein bisschen outcalled. Ach so. Aber du weißt, sie sind gut. No shame in the game. No shame weiter in the geht's. Game. Light visions, blessed to see another day, the most eyes willing. I never got a license, cause in life I'm driven. But another day is never given, the family motto never given. And don't accept the scraps, these rats are given. At that precision, we keep it realist in this theatre where these actors isn't. Inferior acts malicious, hilarious, that's what this is, yeah. Appear in districts, yeah. I roll with misfits, yeah. Learn how to switch shit, hilarious, that's what this is, yeah. Appear in districts, yeah. I roll with misfits, yeah. Learn how to switch shit. I had some friends tell me I was the only life they ever knew. Only life they ever knew. And every day chasing money is the only thing we ever do. It's the only thing we ever do. And I could change if I wanted, but I'm not sure that I want to. But I'm not sure that I want to. Cause we've been running in these streets so long. It's the wrong way. Running in these streets so long. I had some friends who we had old now. The only life they've known. All these chasing bags and money. Never good for your soul. Close, but my frenemies closest. Within this money chase, disgrace has never been noticed. We begin to love ourselves and else with everything. Deluxe. Mit einer brandneuen Misanthrop-Single im Hintergrund. Das ist Teil seines neuen Albums, welches bald erscheinen wird. Ich weiß ja gar nicht, ob wir den Tune schon spielen dürfen. Ich glaube eigentlich nicht. Ja, aber jetzt ist schon passiert, also jetzt von dem passiert, her. Ja, jetzt ja, außer die Deckten kennen sie es uns, ne? Ja, das stimmt. Naja, Wir entschuldigen uns den Tune, außer wenn es wollt. Aber sollte man nicht, weil er ist extrem gut. Genau. Und das Album sollte man sich holen von Misanthrop und vor allem, vielleicht, es gibt ja auch Leute, die FM4 aus Deutschland hören. Ist er Deutscher, der Misanthrop? Hamburger. Nein, ja. Stuttgart, tut mal an, Stuttgart. Ja. Und deswegen, wenn ihr am Sekt irgendwo vom Line-Up kommt auf seine Raves, gibt's Gas. Ihr kommt doch öfters bei uns in die Forelle eigentlich, zu den Contrast Nights, darf man nicht vergessen. Ja. Apropos Party. Ja. Wir kommen wieder und spielen im Praterdom am 13. Februar. Ja. Also es ist eigentlich ein Pflichtprogramm, muss ich sagen. Wir haben den Jascha an die Visuals, das ist der Dude, der auch bei unserem Red Bull Symphonic die Visuals gemacht haben und auch für Afterlife. Also es sollte eigentlich recht ein Spektakel werden. Es gibt noch mit am Line-Up Euphoria, Dossa, Secular wahrscheinlich, glaube ich. Ja. Aber das schaffen wir auf jeden Fall alles. Also die ganzen Homies sind am Start, das wird eine absolute Abrisssause wie immer. Ja, ich glaube, also 13. Februar wieder mal zurück nach Wien, diesmal nicht in der Arena, diesmal nicht im Gasometer, diesmal im Praterdom, ist neu, aber ich war schon im Club, eben, haben wir angeschaut, ich muss sagen, bis deppert, ist erkannten in Wirklichkeit, weil ich habe mir gedacht, und ja, und anders und so, und kennt man von früher, aber in Wirklichkeit ist das ein Club, also quasi, der arge Standards hat, Soundsystem, bangt, Lichtsystem ist okay, also, passt schon. Naja, alles, was zwei Speaker und ein DJ-Set drinnen hat, ist eh ein guter Standard für uns. Das ist mehr, als was wir daheim haben. Das stimmt schon, ja. Aber zu Hause kommen auch nicht 2000 Leute und wollen da in die Karten schauen, was da ist. Na, Gott sei Dank! Na gut, weiter geht's mit BC, Seal the Deal. Das ist haben wir geiler vorher Tune. Gespielt, ja, mega. Eliza und Paul and Bryson. Und wir haben geschaut, also die ganzen Paul and Bryson-Tunes, es ist wirklich ein USB-Stick, der kostet 70 Euro. Wenn ihr sie supporten wollt, irgendwie der Waltz USB-Pack, gibt es über Shogun Audio zu kaufen. Wer jetzt ein DJ von euch, ich weiß nicht, schaut es mir alle irgendwie so DJ-mäßig aus, aber ja. Also würde ich mir auf jeden Fall kaufen, da kann man auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, man kann so ein Mega-Rave spielen, aber auch bei der Hochzeit, muss ich sagen. Man fällt eigentlich, ja, aber es ist so, mit diesen Tunes fährst nirgends irgendwie ungut auf und das bei Drum and Bass eigentlich eine Seltenheit. Mhm. Also wenn wir sagen, ja, weißt du, und du kriegst ein Booking rein und das heißt so, ja, Firmenfeier oder so, und wir denken uns, naja, soll man da vielleicht, weißt du, weil wurscht ist auch, aber dann stehst du dort mit deinem Kantenset und denkst, das wird, da hat keiner was davon. Mhm, genau. Und dann musst du zurückgreifen auf Paul and Bryson und jeder hat einen Smile drauf. Und das Nein, eigentlich musst du zurückgreifen auf Loot Down Under Free From Desire, Drum and Bass, Bootleg. Ja, glaubst uns, das haben wir auch alles irgendwo im letzten Eck von dem USB-Stick. Alles da. Das muss halt dann trotzdem manchmal ausgeräumt werden, weil da glaubt man, hat den fettesten Double Drop, nein, also man spielt zwei Tunes gemeinsam und es geht höllisch ab. Aber was interessiert das an Franz aus Buxtehude, der, keine Ahnung, nie Drum Bass gehört hat, der halt dann vielleicht zu dir kommt und sagt, geh, habt's nicht vielleicht irgendwas vom DJ Ötzi? Es ist so, ja. Haben wir nicht am USB-Stick, also wer einen guten Arten aus Tirol Drum & Bass Remix hat, bitte schickt's an uns. Also unser Signature ist eigentlich der Major Tom und der hat schon oft das Leben gerettet. Ja, das stimmt, genau. Das aber das so. Ist auch unser Remix, das ist unser Bootleg. Das haben wir mal vor ein paar Jahren zum Spaß gemacht und irgendwie ist das immer ein Highlight des Sets. Das funktioniert nicht, weil der Major Tom so beliebt ist, sondern wegen unserem Bootleg, weil der Drum Bass Drums drunter sind. Stimmt's? Ist das richtig? 100%. Dann hat unsere Existenz eh wieder Sinn. Ja, reden wir uns das einfach ein und machen lustig und heiter weiter. Wir haben hier fast eine Stunde overgradelt bei FM4 La Boom Deluxe. Wir sind Camo und Crooked hier am Königlberg, Herr Roman. Es ist wunderschöne erste Show 2026 für uns und sicher nicht die letzte. Und es ist schon wieder gemütlich, muss man sagen. Und es ist gemütlich und ich freue mich jetzt da auf die zweite Halbzeit, weil wir haben den DK, den wir dann gleich interviewen werden und einen Guest-Mix von Bellic aus USA. Aber weiter geht's mit Musik. wurscht, mit so einem Scheiß kann man Geld verdienen. La Boom Deluxe. Entschuldigung, also nein, da gibt es Schlimmeres. Und Gott soll es sein. Geld verdienen ist relativ, richtig. Aber auch der Schaß ist relativ. Von dem her, weißt du, zumindest ist unser Schaß Donkey. Ja. Ja gut, die Stinkigkeit liegt immer im Auge des Betrachters, aber mit Drum and Bass Geld verdienen, ich glaube, es gibt leichtere Wege, um Geld zu verdienen, sagen wir mal so. Ich glaube auch, ja, das ist ein langer, steiniger Weg, wenn man mal oben ist, ist es natürlich schön zum Aufschauen, aber von dem her... Aber deswegen musst du dann auch USB-Sticks für 70 Euro verkaufen. Es ist so, eben deswegen nochmal Shoutout an Paul and Bryson, die haben uns da echt quasi... Echt, Alter, Knaller, mein G, Alter. Ja, das ist bis dato mein Lieblingstune. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir da nicht den ganzen USB-Stick durchgeritzt. Es tut uns wirklich leid, Paul and Bryson. Ich hoffe, wir haben euch nicht ein bisschen jetzt da gestohlen. Es ist so irgendwie Reaped, haut auf einen USB und verkauft zum 12. Ja, genau. Damals war es uns auch wurscht, ob man 128 Kilobit MP3, was irgendwo von einer Platten aus UK overgrippt worden ist, im Flex gespielt haben. Haben wir nicht gemacht. Aber das Geld war knapp und keine Ahnung. Also man hat ja irgendwas hat man ja spielen müssen, von dem her. Ne, und hast du eine Kreditkarten gehabt damals? Ich hätte mir nicht einmal Platten aus England bestellen können. So sagen wir mal. Naja, ich habe mir keine genommen, weil dann hast du immer eine Ausrede. Stimmt. Aber ich muss jetzt, da habe ich auch wieder eine kleine Story für euch. Und zwar, ich war schon immer ein kleiner Nerd, ja. Und ich habe damals schon meine Wege um, ja... File-Sharing-Börsen. Nein, und so weiter gekannt. Ich weiß ja eh. Also, so, ja, aber warte mal. Und du, warst sicher so ein Kind, dem ein Auge zugepickt warst, so ein Pirat warst du. Nein, mir ist nie ein Auge zugepickt worden. Besser war es gewesen, manchmal, wenn mir beide Augen zugepickt worden sind. Ich habe viel zu viele Dinge im Internet gesehen, schon im frühen Alter. Aber I've seen things, okay. Ja. Nein, aber was ich dann auch entdeckt habe, war eben Drum and Bass im Internet, und zwar zum Runterladen. Und ich bin ein bisschen dafür bekannt worden, dass ich halt alle MP3s gehabt habe. Ja, und dann habe ich den Robert von Body and Soul kennengelernt, über den Christian Lackadosch Urban Artforms Festival damals, 2004, 2005, das Drum and Bass Festival in Österreich oder das elektronische Musikfestival in Österreich. Und der Robert hat da so ein bisschen den Drum and Bass Teil über gehabt vom Festival und beim Booking geholfen, dem Christian, dem Mev. Und ich habe mich halt dann beworben als Artist bei Urban Art Forms. Also ich habe damals schon produziert und auch aufgelegt, und dann hat der Robert gesagt, na, was hast du denn für ein Leverage? Was fange ich mit dir an, du kleiner Bub? Ne? Ja, weiß ich nicht, ich habe eine DVD mit lauter MP3s. Ah ja, dann ist er hellhörig geworden. Dann hat er gesagt, na, dann... Komm mal mit. Ja, ruck einmal um. Da, ich wohne da in so einem Bötten in der Gasse und schaust vorbei. Ja, passt. Habe ich vorbeigeschaut, habe ihm die CD umgeschoben. Oder DVD war es ja. Und was ich aber leider nicht bemerkt habe dabei, war, da waren ein paar unreleased Body and Soul Nummern drauf von Erna. Also, Naja, aber vielleicht hast du damals schon von Erna nach, von der DK quasi Radioshow, weil da sind immer die Body and Soul Nummern auch gelaufen, vielleicht auch wie gerippt, und so schließt sich der Kreis. Ja, sagen wir mal, das war so. Genau, das war so. Das war genau so. Druck mal auch zu, so war es ungefähr. Ungefähr egal. Aber er hat zwar gesagt, ja, passt, Markus, ich schreibe dir auf die Gästelisten für Urban Art Forms. So ein frecher Bärsch, was ich dann war. Ich war im Backstage hinten, ich habe jeden angeredet. Ich war einfach der ungute Bub dahinter und habe halt Kontakte geknüpft. Und irgendwie, so halt, damals ist das alles über den AOL-Messenger gegangen. Das ist, was jetzt, keine Ahnung, WhatsApp ist, am Phone, war das damals halt AIM. Und jeder Drum and Bass Künstler hat AIM gehabt, oder? Jeder. Ja, absolut. Und wenn du vom NDC oder vom Friction oder von irgendeinem Label plötzlich die AIM-Adresse gehabt hast, dann hast du einfach alle Tunes durchgeschickt, weil die haben immer Auto-Accept-On gehabt. Und halt gehofft, dass irgendwer mal deine Tracks spielt. Und so war das damals. Und damals auch Radio One, Fabio und Groove Rider, wir haben denen die Tunes geschickt, und dann hat man immer am Freitag auf die Nacht gewartet, um 10 Uhr, 11 Uhr auf die Nacht, ob auf BBC Radio One in England deine Tracks gespielt werden. Und die sind dann wirklich da gespielt worden. Ja. Und das war halt echt geil. Aber, um darauf zurückzukommen. Ich habe schon gedacht, ob da jetzt mal irgendwo mal so eine Schleife kommt, damit man weiß, wieso du das erzählst. Piracy is bad, okay, support the artist, aber es ist okay, wenn Cam und Crooked die Tunes schon im Vorhinein alle spielen. Ja. Und die andere Moral der Geschichte ist, du musst halt selber ein Radio schon machen, damit du deine eigenen Tune spürst in diesem Sinne. Bei so einem spürt es keiner, weil so gut sind sie dann auch wieder nicht. Aber das ist nicht einmal nur unsere eigene Nummer, da ist auch der Mattl, der Matthews dabei. Liebe Grüße an den Mattl. Ja, wir radeln jetzt ein bisschen was von unserem DJ-Set, was wir manchmal spielen oder so. Ja. Ein bisschen einen kleinen Abriss noch, bevor der DK kommt. Und wir ein bisschen Culture machen sozusagen. Genau. Und das ist a Breakaway, aber nicht die Originale, sondern das ist unser Sonic Edit. We'll be right back. sleep at night so I can watch you weave and braid your storylines. Ich habe mein Bestes probiert, ja. Also, okay, na, aber war eh das nächste Mal dann, genau, oder? Deswegen machen wir Drum Bass und haben keine Gesangskarriere rein. Du weißt das, wie es ist. Ich weiß ganz besonders, ja. Aber. Ich bin total beeindruckt, sag ich gleich. Wirklich? Ja, ich bin mir sicher, dass es eine Fehleinschätzung von dir war. Zweite Karriere. Wir haben hier plötzlich eine dritte Stimme im Studio. Ja. Und, man needs no introduction, aber ich mache es trotzdem. Und zwar, Ladies and Gentlemen, Applaus für den Star of our show, DK. Hallo. Ajo. Wir sehen uns ja eigentlich viel zu selten und ich glaube, das letzte Mal, dass wir uns hier im Studio gesehen haben, ist, keine Ahnung, 15 Jahre her. Ja, wir haben das recherchiert tatsächlich. Ich bin draußen gesessen mit dem, Gott der Sendung und wir haben in das tatsächlich 30 Jahre alte Word-File hineingeschaut. Und wir haben festgestellt, dass ich meine letzte Sendung vor 14 Jahren hatte. Was? 14 Jahre und, schon? Und da, ich habe es an euch übergeben, ich glaube am 24.3. Genau. oder irgend sowas. Also zur Erklärung, der David hat vor uns La Boom Deluxe die Drum Bass Show gemacht. Wie lange? Halt auch 10 Jahre circa. Auch 10 Jahre. Circa, vielleicht auch 11, vielleicht 9, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall lang. Von Anfang 2000 weg. Ja. Wir sind damals gekommen in die Show und haben gesagt, du, wir haben da von Mackie einen Burger, jetzt kannst du dich entscheiden. Willst du einen Burger oder willst du die Show weitermachen? Aber ich meine, bei Burger King kann man nicht Nein sagen. Also, wer mich kennt, ja, das ist natürlich sehr gemein von euch gewesen. Und also ich wurde beraubt. Aber wenn ich das habe, bin ich satt, alles gut. Ja, jetzt auch nicht mehr. Das hat mich eben, wir geben die Show jetzt wieder zurück. Ja, passt. 10 Jahre, passt. Ich bin da, alles gut. Nein, aber super. Wir reden eh auch drüber. Wir haben auch schon drüber geredet, wie wir damals deine Show also angehört haben und auf Tape mitgeschnitten und die Body and Soul Sachen damals irgendwie auf Tape nachher immer wieder gehört und halt quasi diese Ehre und Bürde dann übernommen haben. Und du ja damals irgendwie dann auch on the verge warst, dass man sagt, jetzt als David Kay quasi in einem neuen Gewand auch nochmal wirklich einen zweiten Karriereweg einzuschlagen. Aber du bist quasi zurückgekommen zum Herzensprojekt DK, was quasi auch schon was, ich meine, wie alt warst du, wie quasi der Barcelona eingefahren ist? Wie alt war ich da? 23, 24? Wow, sowas. Eben schon, ja. Dein erstes Release 1999? Da war ich 18, das aber, weiß ich aber noch. Aber das war nicht unter DK, oder? Das war Golem? Der Track ist schon als DK rausgekommen. Ah, schon. Das ist ein bisschen blurry, weil damals, also der wirklich allererste Track ist rausgekommen auf Moving Shadow. Ah, wirklich? Auf dieser Dom & Roland Compilation. Und die ist tatsächlich unter DK rausgekommen. Danach kam aber gleich ein anderer Track raus. Der kam aber raus unter dem Namen Mind Machine. A Mind Machine, genau. Ja. Ein Mann mit vielen Synonymen. Ja, es war für die härtere Abteilung damals. Ja, wobei, du hast ja dann Releases gehabt, auf natürlich Drive Life, aber auch nicht nur Moving Shadow, sondern Renegade Hardware. Du, alles war dabei. Hospital Metal Heads, Hardware, 31 Records. Ahnung, 31, ja. Also alle diese großen, damals großen, jetzt teilweise auch immer noch großen Labels habe ich alle irgendwas einmal beehrt, abgekrast. Und du hast ja eigentlich schon viele Levels des Drum & Bass durchspielt. Was hat sich am meisten verändert in der Zeit für dich? Also, ich habe mir das vorhin gedacht. Ja. Es gibt immer wieder Leute, die auf einen zukommen und sagen, Drum & Bass klingt alles so wie immer. Und ich sage immer, hey, du spinnst komplett. Ja. Die Musik hat sich komplett verändert. Ja. Also das, wo ich eingestiegen bin, hat mit dem, was heute ist, nichts mehr zu tun. Ja. Das meine ich nicht negativ, sondern positiv. Ja. Also da ist eine mega Veränderung in den letzten 25 Jahren passiert. Ja. Und wer das nicht hört, hat halt nicht zugehört. Aber ist ja auch wurscht. Tatsache ist, die Musik ist komplett was anderes und das ist sehr spannend eigentlich zu beobachten. Ich würde sagen, Drum Bass hat sich total aufgefächert, weil es ist noch komplett, immer ja. Dasselbe, was du damals gemacht hast, das gibt es noch immer. Aber es gibt halt 10 andere Richtungen, die... In unterschiedlichen Popularity Levels mehr genau, oder weniger. Ja. Und das tut auch irgendwie die ganze Zeit irgendwie halt sich abwechseln. Mal stehen die Leute wieder irgendwie auf was Härteres, dann ist Neurofunk da, dann ist Jump Up da, dann ist Dancefloor da. Aber das ist das Schöne, weil... Und auch Drum Bass, sagen wir immer, bedient sich halt an den aktuellen Trends und somit ist es wie ein Chamäleon und passt sich immer dem Zeitgeist etwas an und deswegen ist es einfach nicht klein zu kriegen. Ja, das ist eine gute Beobachtung. Ja. Aber David, du hast dich wieder dem Ursprung gewidmet, mehr oder minder der Musikalität, keinen Trends, sondern halt wirklich, sage ich mal, der Quintessenz der Musik, oder? Ja, also ich habe mich als klingt alles immer so pathetisch. Also ich habe mich als künstlerischer Mensch entwickelt über die letzten 25 Jahre natürlich. Und ich bin für mich persönlich an einem Punkt angekommen, wo ich Musik machen möchte, die nur mir entspricht. Das meine ich jetzt nicht arrogant, ich will, dass es wem gefällt. Im Gegenteil, ich will natürlich, dass es wem gefällt. Aber der Schaffungsprozess soll rein innerlich motiviert sein. Ja? Also ich strebe jetzt nicht nach Geld, Fame oder sonst irgendwas. Ja? Teilweise hatte ich das, schön und gut. Aber es war im Prinzip wirklich von Anfang an nie meine Absicht eigentlich. Ja? Ich wollte eigentlich immer nur... klingt auch blöd, aus mir schöpfen einfach. Und Drum Bass hat mir halt sehr, sehr gut gefallen und das war so in meinem Hirn drin. Aber das ist gut geschöpft, also da gibt's nichts? Nein, das ist jetzt keine Beschwerde oder sowas, überhaupt nicht, sondern wirklich nur, auf Bezug auf die heutige Musik, wie ich sie heute mache, ist immer noch so. Sollen wir mal reinschauen, was bei dir drinnen ist mit On The One, oder vielleicht? Ja, das ist einer von den drei neuesten Tracks, die ich gemacht habe mit einem Freund gemeinsam, mit dem Theo, der ist eh auch da. Sandy Cycle heißt der. Und ja, da geht's eigentlich einfach nur, das ist Musik, die uns gefällt. Und vielleicht gefällt noch immer, und das ist halt zufällig Drum & Bass. Ich bin sehr gespannt, was du in deinem Tatendrang des Schaffen verwirklicht hast. Ja. Schauen wir mal. Ja, und jeder sollte auf jeden Fall es sind mal nur Vibes. Ich tue da nicht mehr so viel, so viel Wahnsinn hineintun. Ja, ich hab ein paar Loops, die mir gefallen, und let's go. Na gut, schauen wir rein. Genau sowas habe ich mir erhofft. Na wirklich? Meine ja, Wünsche wurden erfüllt. Vibes. Es ist mega Vibes. Ja. Also David, was passiert mit dieser Nummer bzw. diesen Tunes, die auf diesem USB-Stick lauern? Gute Frage. Prinzip tue ich meine Musik indie-mäßig eigentlich nur auf Streaming-Plattformen und Jobs, wo auch immer halt das im Internet alles ist. Also machst du dein eigenes Label oder DistroKid in die Richtung? Ja, halt, ja, ja. Ich bin da quasi self-released. Was soll ich da jetzt echt, ja? Ja, schau, ich sag's ganz ehrlich, ich habe meine positiven und negativen Erfahrungen mit der Musikindustrie und für mich persönlich ist das im Moment einfach das Stimmigste, wenn ich das alles einfach selber mache, weil ich kann es selber machen. Ja, also jetzt, da ist jetzt kein Rocket Science oder sowas. Hat sich total verändert halt. Es gibt kein Vinyl, es gibt keine CDs, es ist quasi 10 Knopfdrücke und der Rest ist Social absolut, Media. Absolut, ja. Und deswegen gibt's meine Musik super, alles im Internet. Zu allem, wo ich die Rechte habe, ist auf meinem Spotify oder Apple Music oder Tidal, wo auch immer. Super, ja, eben super reinschauen gut, ja. Und DK suchen und einfach mal sich reinziehen lassen in die Welt vom David, ja. Ja. Also es ist kein wilder Drum Bass mehr, es ist alles nur noch so hauptsächlich chillig. Aber ja, es ist so schade, wir sagen eher, es geht, weißt du, eben wenn die Leute auch sagen, teilweise sagt man auch, ja, es ist nicht mehr so Vibes wie früher oder so, weil wir halt quasi noch auch kennen von früher die Clubs und halt, ja, war es halt doch ein bisschen anders. Viel mehr gesampled wurde natürlich. Viel Samples ist auch wichtig. Und es ist einfach nicht mehr so und die Leute stehen halt auch mehr auf dem Party-Shit sozusagen. Ich verstehe das auch total, ich will nicht ins Wort fallen, aber sehr viele Leute haben ja, auch die Producer natürlich, haben ja einen gewissen Existenzdrang oder Zwang und müssen was tun. Und ich habe die Freiheit einfach zu sagen, generell zur Welt, fuck you, ich mache, was ich will. Und das ist für mich der größte Luxus, den ich haben kann in Wahrheit. Mhm. Und das möchte ich auch ausnutzen. Und deswegen setze ich mich ins Studio nicht mit, oh, ich muss, sondern ich setze mich hier mit, let's talk. Ja. Na, es funktioniert. War das damals auch schon so, weil du hattest ja dein eigenes Label, ich glaube von wann weg, 2008? Oh, das war schon vorher, 2006 oder so. Brigand Music? Ja, Brigand hieß Brigand, das. Ja. Und ich glaube, war der erste Release mit Intoxicated gemeinsam oder hat es davor schon Releases gegeben? Ich sage das ganz ehrlich, ich kann mich nicht erinnern. Ich habe auf beiden Labels, keine Ahnung, 50 Tracks rausgebracht oder sowas. Also hätte ich vorher recherchieren müssen. Aber ich habe nicht so ein langes War schon Holy Grail damals, muss man sagen. Absolut. Weißt du? So, wenn wir quasi von unten damals aufgeschaut haben, haben wir uns gedacht, oh. Wow. Ja. Aber war das damals auch schon so für dich? Du hast mit so vielen UK-Labels released und wir wissen es ja selber auch, zahlt sind wir nie geworden und eigentlich ist man mehr oder minder über den Tisch gezogen worden. Man hat sich natürlich gute Shows eingeheimst dadurch, man hat die Label-Nights alle gespielt und die Sun & Bass und wie sie nicht alle heißen. Mhm. Aber im Endeffekt, die volle Freiheit hatte man ja trotzdem nicht. War das damals für dich schon eigentlich der Grund, dass du dein eigenes Label gestartet hast, zu so frühen Zeiten? Nein, damals, also es hat auf jeden Fall den Bedarf einfach, gegeben. Also der Vertrieb ist auf mich zugekommen, hat mir gute Konditionen angeboten und zu dem Zeitpunkt hat das einfach alles gepasst. Ja. Und deswegen habe ich das auch gemacht. Und es waren noch genug Tunes da. Ich habe damals wesentlich mehr Zeit im Studio verbracht als heute. Natürlich, wenn man es jünger verbringt, hat da viel mehr Energie, klar. Und ich arbeite jetzt auch selektiver. Aber ganz ehrlich, das hat sich damals einfach alles so entwickelt, weil einfach auch der Output da war. Ja. Mhm. Also war es nicht so, dass ich mir die Tunes aus der Nase gezogen habe, sondern da war da wirklich ein hoher Output insgesamt. Und wo ist How Much Does It Take rausgekommen? Das ist auf meinem eigenen Label rausgekommen, super. Brigand. Cool. Brigand ist ein englisches Wort für Gangster, das wollte mir keiner glauben. In England, what does Brigand mean, man? Hast du ihre eigene Sprache erklärt? Mehr oder weniger, ja. Hat einer sicher gefallen. Aber so die Gangster-Musik ist ja gar nicht rausgekommen. Nein, eine viel schöne Musik. Also, und für mich ist ja diese Nummer, How Much Does It Take, eine der schönsten Nummern, die jemals im Drum and Bass rausgekommen ist. Schon wir haben sie ja auch in unserem Essential Mix gespielt und sie taucht immer wieder auf. Ja. Ja. Also für mich ist das ein absoluter Drum and Bass Staple. Oh, danke, das freut mich natürlich sehr. Auf jeden. Thank you. Don't think about content. Don't think about the words. Just think about FM Fear, the Boom Deluxe. Ein Traum, diese Nummer. Immer noch. Absoluter Drum and Bass, vielen Evergreen. Dank. Vielen Dank. Absoluter Evergreen. Du hast ja viele verschiedene Subgenres des Drum and Bass durchforstet. Martians, dann die Call-Up mit DJ Lee, wie wird's geheißen, wo der NDC immer damit geintrot hat. Waxed. Waxed, genau. Wow. Und unter anderem auch dein Album Individual Soul, das war ein komplettes Live-Album damals, ja. Oder? Auch auf deinem eigenen stimmt. Label. Also in Wirklichkeit eben, vergesst es mit der neuen Musik. Da ist der Chef im ist Haus genug, jetzt. Ist genug da, ist schon genug da. Was war immer dein Antrieb für, egal was du im Studio gemacht hast, weil viele Leute wissen ja auch nicht, du hattest das, ich würde ja nicht einmal sagen Nebenprojekt, das war ja genauso Big Ill Skills mit dem Rawful gemeinsam, viele Tracks rausgebracht in der Trance and Bass Era und das war ja komplett anders, eben zum Beispiel von Individual Soul. Hattest du einfach immer nur Bock, Musik zu machen und bist in Studien hast gesagt, heute mache ich sowas? Prinzipiell ja, also mir wird das wie soll ich sagen, schnell langweilig. Also da nutzt sich mein Hirn einfach ab und dann muss ich was Neues machen, ja, damit die neuen Synapsen feuern können, was auch immer. Und deswegen bin ich da immer sehr, sehr abwechslungsreich unterwegs gewesen. Die Grundmotivation allerdings war immer was Schönes zu machen eigentlich. Mhm. Also etwas, was einen berührt oder sowas. Also Trance und Bass, das war schon hart und so, und Martians ist auch sehr hart und so. Ja. Aber trotzdem finde ich Martians schön. Ja, absolut. Also die Harmonie von der Bassline und wie das Zusammenspiel der einzelnen Elemente ist für mich schön. Und das ist für mich der Moment, wo ich mir denke, ach, das ist schön. Dann lasse ich das, dann nehme ich das und arbeite mit dem weiter. Ja. Wir haben ja den I'll Be There For You nachgebaut. Skills. Conquer Dawn Remix. Hast du ihn gehört gerade draußen? Ja. Also den müssen wir da danach schicken. Ja, bitte. Aber darum, das ist ja doch einfach. Ja, das ist ein Zeichen dafür, dass wir quasi einfach auch noch auf YouTube manchmal gehen, auch in den schlaflosen Nächten und dann eingeben quasi und selber nochmal im Flex sind oder wo auch immer halt. Ist eine Zeitreise, ist Nostalgie, ist schön. Das ist eine absolute Zeit. Also damals hat Conquer Dawn sogar in Wien gelebt, der Matti. Ja. Wir haben ihn ja erst wieder gesehen, vor 2 Jahren, glaube ich. Der ist ja mittlerweile Manager für diverse Indie-Artists unten in Neuseeland. Also es ist schön, wie sie dieses ganze Ding auffächert. Und lustigerweise, jeder, der irgendwo ein Staple in Drum and Bass ist oder war, findet seinen Fuß vielleicht woanders in der Musikkarriere oder findet sich wieder in Drum and Bass. Aber irgendwie lässt einen der Drum and Bass doch nie los, oder, im Leben? Ja, ich weiß nicht, wenn sich das erstmal ins Gehirn eingebrannt hat. Aber er läuft schneller. Ja. Du, wir haben da noch ein paar Tunes, anschießen wir noch raus, bevor wir noch in den Guestmix gehen. Ihr habt der Babylon. Ich weiß nicht mehr, wie er geht, aber ich weiß nicht, ob man voll taugt. Ja, ist das auf jeden Fall auch ein bigger Tune gewesen. Oder siehst du noch irgendwas? Oder ist was Neues drauf? Ist auch was Neues drauf. Ja, lies mal, ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, ich bin so schlecht vorbereitet. Lese es vor, Reini, wir Babylon jetzt live raus. Ja, aber... Nightcat. Das ist das Allerneueste und das habe ich noch nie laut gehört. Nämlich, ja gut, dann hören wir es uns mal laut. Das kann furchtbar sein, aber ich hoffe nicht. Na gut, wir können ja immer auch dran, das ist ja das Schöne. Genau. Ich mache einfach so. Dann, ich schaue auf die Gesichter, und dann sehen wir sie. Ja, passt. Danke. Night Cat. Kann man schon laut hören. Ja, kann man laut hören. Und weil der Track Night Cat heißt, ist der Name Programm. Bist du noch eine Nachtkatze? Spielst du auch irgendwo demnächst in Wien oder Umgebung? Nachtmensch, ja, auf jeden Fall. Gigs sind zurzeit keine geplant. Ich bin trotzdem auf. Ja, das verlässt dann auch nicht. Wie der Drum Bass kommt immer. Weißt du, wie man sozialisiert ist. Es ist so und es wird einer niemals verlassen. Ich weiß nur, mein Vater habe ich mir versucht zu erklären. Erklär einmal einen Nicht-Musiker, dass du jeden Tag, jetzt noch um, keine Ahnung, 2, 3 in der Nacht schlafen gehst. Ja? Für den ist ja das komplett unvorstellbar. Und dann war mal, wie das erste Mal der Christian Kolonowitz bei mir zu Hause war, ich habe ja nicht vor 11 Uhr Vormittag anrufen dürfen, weil da hat er noch geschlafen. Ja? Also da war er wahrscheinlich gerade in der Tiefschlafphase und dann haben wir halt ein bisschen drüber geredet und der ist über 70 und der geht noch immer um 2, 3 in der Nacht schlafen. Ja, also lernen, wo ist das Problem, point, oder? Bruce, ja, my point. Richtig. Weil er kann. Weil er kann. Nein, weil er nicht anders kann. Das ist das Problem. Ich aber auch nicht. Ja, ja. Aber wir müssen es schon positiv verkaufen. Das ist positiv. Na, und in der Nacht, da gehen die wenigsten Leute am Keks, oder? Da sitzt man auch am konzentriertesten im Studio und ich glaube, was uns alle irgendwo, was wir gemeinsam haben, ist, wir haben alle ADS. Du, alles ist möglich. Aber nicht lange. Ich habe von allem ein bisschen was. Nennen wir es, wie wir es wollen, aber irgendwie sind alle ein bisschen hinnig. Alle meine Diagnosen tun da jetzt nicht dazu. Aber dadurch, dass alle hinnig sind, macht es wieder normal. Von dem her ist es auch schon wurscht. So gesehen, ja. Auch drum bleibe ich auch heute auf bis 3. Das ist schön. Wir haben hier noch einen Track von dir. Genau, den Babylon. Und ja, finally. Ich weiß gar nicht mehr, wie der geht. Ich weiß auch nicht mehr, deswegen. Wann ist der rausgekommen? 2006, 2007, sowas irgendwie. Also nee, das ist auch schon 20 Jahre her. Wirklich? Ja. Ich weiß schon, wie er geht. Ich weiß schon, wie der Weg geht. Das LFO-Bassline hat mich damals sehr inspiriert, der Sound. Das ist. Let's go. Mit Babylon. Ja, DK, es war uns eine absolute Ehre. Na, mir erst. Super, war super. Danke, dass du gekommen bist. Ja. Vor allem sehr kurzfristig. Aber wir haben uns gedacht, die Newcomer und überall, wen gibt es in Wien noch? Und dann haben wir gesagt, warte mal, da gibt es ja noch einen. Da gibt's nur einen. Alle 14 Jahre kann man den mal anrufen. Genau, der Vampire Overlord quasi. Na, und ich hoffe ja nur, dass in 14 Jahren, ja, in 2040, keiner von uns drei Domänen steht. Na schon. Naja, wobei, warum nicht eigentlich? Muss halt wer andere, dass der einen Job dann macht. Dann sollen sie uns alle interviewen einmal. Ja, genau. Aber bis dato darf nur der DK in die Drum and Bass Hall of Fame. Bin der Seniorenclub. Ist das Seniorenclub? Nein, ist nicht. Hall of Fame, ja. Also bitte einmal herzlichen Applaus für One and Only. Danke. Wie gesagt, der Die Szene geprägt, vor allem die Wiener Szene, und ich glaube in Reini und mich gab es auch nicht. Und ich kann mich nur erinnern. Es gab uns schon, natürlich. Aber er ist jetzt nicht mein Vater. Oder natürlich gab es uns, aber wir hat es nicht so berühmt wahrscheinlich. Also wenn du auf deine 20% raus willst, dann geht da hinten ist die Tür. So sind sie, die jungen Leute. Nein, also wirklich herzlichen Dank, David, fürs Vorbeikommen, und wir freuen uns auf neue Musik von dir. Für alle, die den David jetzt erst kennengelernt haben. Bitte auf Spotify und Tidal und überall streamen und hinklicken. Genau, weil es gibt 0,00003 Cent pro Stream. Ja, deswegen müsst ihr alle 1 Million mal draufklicken, dass was bringt. Aber ja, länger als 30 Sekunden. Verdammt, es wird immer komplizierter. Eins wollte ich noch fragen. Ist dein Backkatalog, vor allem das, was auf deinem Label rausgekommen ist, alles digitalisiert worden? Ja. Ah, geil. Okay, dann habt ihr viel Crate-Digging zu tun da draußen für alle, die den Backkatalog von Herrn DK bzw. auch Ill Skills noch nicht kennen. Trust me, you're in for episch. A treat. Da vielen herzlichen viel Dank, David, fürs Vorbeischauen. Ja, genau. Und wir sehen uns hoffentlich nicht erst in 14 Jahren wieder. Applaus. Danke, ciao. Sagen wir mal so, wenn man da zum Crate-Diggen anfängt, da geht man nicht schlafen erst um 3, sondern 3 Tage später. Ja, ist so. Und oder man fängt halt einfach an, dass man dann die Tunes reworkt, weil es um so dauern, wie es wir gemacht haben. Da ist man halt einfach in irgendeinem Rabbit Hole gelandet. Aber so ist es halt einmal. Kommen wir von quasi Old Legend to New Blood, und nämlich wirklich absolut new, wenn, also Bellic heißt der, und eigentlich kennt ihm keiner, und er macht die tightesten Tunes, und die denken wir, naja gut, sag's kaum, dass der besser ist als wir, okay? Ja, weil sonst bauen wir keine DK-Tunes mehr nach, sondern bauen nur mehr Bellic-Tunes nach. Nein, aber muss man sagen, da gibt's halt so, woher kommt das, sagst du? Aus USA. Aus USA. Mhm. Macht aber gar nicht so einen Sound, dass man glaubt. Und er ist einer von diesen, wir nennen sie immer die Sinus-Jünger. Weil die machen halt alles aus dem Synthesizer. Und nur mit Sine-Waves. Sine-Waves sind irgendwie sehr intelligent, lernen voneinander. Wir sind ja eh auch so ein bisschen Sinus-Jünger. Aber die sind dafür quasi, was wir in unserer 15 Jahre, 20 Jahre Production gelernt haben, die gefühlt in 3 Jahren gelernt. Ja, regt also, mich schon wieder auf. Also die sind halt wirklich die Antithese zum Sampling, und ich glaube sogar, wenn wir dir Frühstück servieren, das wird aus Sinuswellen und weißen Rauschen generiert. Aber, und das Schlimme ist, es schmeckt ja noch besser als dein Frühstück. Weißt du, was ich meine? Weil es bei mir kein Frühstück gibt daheim. Aber wenn. Aber gut, genug geredet, wir kommen zur Come on Crooked halben Stunde. Das ist nämlich immer die beste halbe Stunde, weil da sind wir nicht on the mic und auch nicht on the decks, sondern dieses Mal unser Guest Bellic in the Mix bei FM4 La Boom Deluxe. Your life.